Als ich dich zum letzten Mal sah, wurde mir ganz plötzlich klar, hab mein Leben nie gelebt, nur Hass und Angst gesät. Reue zeigen kann ich nicht, seh dir furchtlos ins Gesicht. Ein Hieb und es ist vorbei, in einem Moment bin ich frei. So blank und glatt der Stahl, makellos in der Sonne strahlt. Meine Zeit ist um, bin bereit, ein paar Wellen, dann ist es soweit. Als ich dich ein letztes Mal sah, wurde mir ganz plötzlich klar, dass du nichts verzeihst oder Frieden gibst, und der Tod ist dein Freund, den du liebst. 20 Pfund blanker Stahl rauben mir meines Daseins Qual. Seh mein Leben vorüberziehen, hab niemals versucht zu entfliehen, war immer zu feige, zu schwach und zu fein, tauschte Gold gegen heiligen Schein. Die Meute schreit, lacht und starrt, jahrzehntelang hab ich den König genarrt. Als ich dich ein letztes Mal sah, wurde mir ganz plötzlich klar, kein Loch zu tief, zu verlockend die Lust, kein Trick zu mies, zu warm die Brust. Hatte eigentlich immer eine Wahl, trotzdem gab ich lieber Tränen und Qual. Hör dich fauchen im Spätsommerwind, noch ein Augenschlag und ich bin blind. Mein Kopf schlägt dumpf im Korbe auf, die Menge jubelt, schreit laut auf. Hab nie im Leben zu Gott gefleht, man erntet nur, was man sieht.